hast mir Blumen geschickt. Du tust, als wär nichts geschehen. Doch die Erwartung, die trügt, das kommt nie wieder. Jeder Tag hat neue Lieder. Du hast mir zu viele Träume zerstört. Bliebe noch von diesen Wunden nur Narben. Ich sag dir, geh wieder fort. Das kommt nie wieder. Jeder Tag hat neue Lieder. Das kommt nie wieder. Das ist alles längst vorbei. Drum hab ich immer gewusst, das kommt nie wieder. Jeder Tag hat neue Lieder, das kommt nie wieder. Das ist alles längst vorbei. Das kommt nie wieder, das ist alles weg.